Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Und heute reden wir über Dark Cloud. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir den bösen dunklen Djinn eingeladen und den Herr der Feen. Hallöchen, Freunde, wie geht's euch? Hallo. Ich nehm all eure Häuser und sperre sie in Kapseln. Nein, das sind wie immer der gute Markus und der gute Jürgen. Hey, Jungs. Hi. Servus. Bevor wir aber zu diesem Game kommen, komme ich zu der Frage, die ich immer wieder vergesse und dann trotzdem mal wieder stelle. Was zockt ihr gerade? Ich habe gerade Spider-Man 2 beendet und spiele auf der Switch Metal Gear Solid 3. Nice. Ich habe gerade Spider-Man 2 beendet und habe keine Ahnung, was ich jetzt nächstes spiele. Aber mir wurde heute was empfohlen, das mit Star anfängt und mit Ocean aufhört. Und ich habe 7 Tage, es durchzuspielen. Läuft. Hervorragend. Der Countdown läuft, Markus. Ich habe gerade Spider-Man 2 beendet. Und bin dabei, ein bisschen weiter Baldur's Gate 3 zu spielen. Immer gut. Aber und Dave the Diver neben mir tatsächlich. Oh, auch gut. Weil Dave the Safe Server ist so gut. Ja, aber kommen wir zu Dark Cloud. Wie seid ihr damals zu Dark, oder wie seid ihr überhaupt allgemein zu Dark Cloud gekommen? Erzählt. Ich würde sagen, Markus fängt an. Ich fange an. Die Geschichte, die kennt doch, glaube ich, jeder, der irgendwie deine Podcasts verfolgt. Ich hatte irgendwo mal eine Demo-CD für die PlayStation 2 und da war Dark Cloud eine spielbare Demo für 15 oder 20 Minuten drin. Da gab es so dieses offizielle PlayStation-Magazin mit diesen Heft-CDs. Das war cool damals. Und ich habe diese Demo locker 60 Mal gespielt. Wow. Nur um zu gucken, wie weit komme ich in der Zeit. Und dieses Spiel war so grandios, also die Demo, dass ich das Spiel ewig gesucht habe. Bis ich dann, wieder dank dir, auf den Trichter kam, hey, kaufst du den PSN-Store. Seither besitze ich es und ich habe es noch nicht durch. Ja, wir haben damals, also du hast ja mich auf das Spiel gebracht. Ich hatte vorher keine Ahnung, dass es überhaupt existiert. Bis ich irgendwann genervt habe, dass ich es haben will. Ja, bis ich irgendwann rausgefunden habe, was es ist. Und ich denke, auch zu dem Zeitpunkt kam es direkt in den PSN Store und dann hast du es dir gekauft und hast es direkt gesuchtet. Wie war es bei dir, Jürgen? Genau das Gleiche eigentlich. Ich habe meine PlayStation 2 bekommen zu Weihnachten. Mein Bruder hat die Xbox bekommen, die klassische, also die erste. Ja. Mhm. Und da lag ja diese Demo-CD dabei und da war mitunter eben die Dark Cloud, genau diese Demo drauf. Und ich habe genau dasselbe gemacht wie Markus. Ich habe zwar alle Demos da drauf gespielt, aber ich bin irgendwie immer auf Dark Cloud hängen geblieben, weil das so faszinierend war mit den Kapseln und wie er schon sagt, diesmal komme ich aber weiter als beim letzten Mal. Sehr interessant. Wann habt ihr es zuletzt gespielt? Vor 2 Jahren. 2020 habe ich das letzte Mal gespielt. Ich zuletzt vor ungefähr 6 Stunden. Weil ich es mir tatsächlich vorhin im PSN Store gekauft habe für 7,40 Euro, weil es gerade im Angebot war. Und ich. Eine Frage, die mich jetzt interessieren würde: Wann spielen wir es denn das nächste Mal? Nicht mehr dieses Jahr vermutlich. Ich habe es direkt mal angefangen. Der Anfang ist sehr interessant. Die Dance-Szene ist sehr beeindruckend, immer noch für die PlayStation 2-Zeiten damals. Übrigens, ganz kurz, wer Dark Cloud nicht kennen sollte, Dark Cloud ist das erste Videospiel von dem großartigen Videostudio Level 5, die unter anderem verantwortlich sind für Rogue Galaxy, Dragon Quest, Reise des Wunschenden Königs, White Knight Chronicles, Gott, ich liebe die White Knight Chronicles, Neo Kuni und für die Professor Layton-Teile, die man nicht beachten sollte. für Yokai Watch und noch so einige andere Dinge. Auf jeden Fall, das war ihr allererstes Game, was sie je gemacht haben. Ich weiß ja nicht, ob der Untertitel kann man ignorieren, nicht eher auf Yokai Watch münzen sollte. Das auch, ja. Und es verbindet die Genres Action-Adventure-Rollenspiel und Simulation miteinander. Es ist für die damaligen Verhältnisse, ich habe es ja heute zum allerersten Mal angeschaut, also richtig angeguckt, für damalige Verhältnisse sah das echt gut aus. Du hast am Anfang dieser Intro-Sequenz hast du so eine Tanzszene mit so sehr weird aussehenden Figuren. Sehr, aber immer noch sehr, sehr gut, finde ich irgendwie. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Ist halt nur sehr viel Story-Input, wie üblich zu der Zeit. Ja, auf jeden Fall. Was aber echt genial ist, wie die Story verkauft wird. Storytechnisch ist es so, dass irgendwelche Leute beschwören einen bösen Djinn hervor. Der Djinn fängt langsam an, alles zu zerstören. Er hat dann alles zerstört. Du wirst wiederbelebt als kleiner Junge und musst durch Dungeons laufen, Sachen kaputt hauen und in dein Dorf in Bobbles finden und die Stadt wieder aufbauen. Aber ist nicht eigentlich noch so, dass irgendwo so ein Cast oder irgendwas gesprochen wird, das zumindest die komplette Apokalypse verhindert? Ich glaube ja. Die Dorfbewohner und Häuser und alles in diese Kapseln sperrt. Genau, richtig. Noch bevor dieser komische Djinn, der zum Wiederbelebt wurde, der tatsächlich ein riesengroßer Genie ist, tatsächlich mit einem Diamanten als Bauchnabel. Der halt, bevor alles zerstört wurde, haben die es noch rechtzeitig geschafft, ihre Häuser in kleine Kapseln zu sperren, die man damals 10 Pfennig in diesen Kaugummi-Automaten gemacht hat und gedreht hat. Ja, wie so eine Gacha-Kugel halt, ja. Wie so eine Gacha-Kugel halt, richtig, genau. Und da bist du auf dir, als gleich, ich weiß gar nicht, du bist halt der Hauptcharakter Thorn, heißt der, aber du kannst den halt umbenennen, so wie du willst, und du rennst halt durch Dungeons und suchst halt dir die ganzen Sachen zusammen. Stimmt das? Also nennst du ihn ganz einfach Dude. Also es ist einfach der, du bist der Dude, der halt die Welt jetzt befreien soll, weil er halt noch da ist. Genau. Dann rennst du durch die Dungeons, findest da jede Menge Items, Crafting Materials, Weapons, Armors, dann noch Bausteine, du findest ja nicht einfach ein Haus, sondern du findest Teile von Häusern. Damit du öfter durch die Dungeons durch musst. Immer wieder nach dem Gacha-Prinzip, bis du alle Kapseln in einem Dungeon. Ja, manchmal findest du nur die Gießkanne, die du dann dazustellen kannst. Genau. Ja. Ja. Aber was halt das Coole dran ist, du kannst dann in der Oberwelt, außerhalb des Dungeons, ist nicht so, du öffnest die Kapseln und die Stadt wird selbst gebaut. Nein, du bestimmst, wo du die Häuser hinbaust. Richtig. Was dann später auch wichtig ist, du kannst die Häuser nachträglich verschieben, um es an die Anforderungen der Bevölkerung anzupassen, damit sie dich noch gerne haben und dir noch mehr weil es ja nicht reicht, dass du sie gerettet hast. Nein, du hast sie gefälligst dahin hinzustellen, wo sie es wollen. Nee, für Markus heißt das... Ich kann mit Eva nicht, also darfst du mein Haus nicht neben Eva platzieren, aber Adam, da will ich unbedingt nebendran wohnen und Adam will direkt neben Eva wohnen. Nee. Für Markus ist dann die Produktionsketten vereinfachen oder verbessern. So macht das Markus. Ja, die gibt es leider nicht, aber es macht schon tatsächlich Spaß, weil es so ein kleiner Puzzler ist und du hast halt am Anfang keine Ahnung, wer will wohin. Du musst ja die Leute kennenlernen, dann sagen sie es dir und wenn sie richtig zufrieden sind, geben sie dir auch Geschenke. Ah, okay. Ich schätze mal auch im Sinne dann von Reparaturpulver, was du dringend brauchst, weil die Waffen sehr schnell kaputt gehen. Okay, ja. Die Waffen leveln auch auf, habe ich auch gesehen. Ist das Reparaturpulver, weil wenn du deine Waffe mal hochgelevelt hast und du vergisst zu reparieren, weil du denkst, ich schaff den einen Gegner noch, bin kaputt. Und dann musst du es dir neu kaufen und dann ist es wieder auf Level 1. Richtig, und dann kannst du von vorne anfangen. Ah, okay, gut. Ansonsten, wie gesagt, man nimmt sich halt diese Dungeons, immer zufallsgenerierten Dungeons vor, kämpft gegen Monsters, sucht die Items, baut die Stadt auf und ist halt an sich ein Dungeon-Crawler mit cozy Aufbausystem zwischendurch. Ja, und du gehst halt danach von Stadt zu Stadt, um die nächste Stadt dann auch wieder aufzubauen und lernst halt echt coole Charaktere kennen, schöne Geschichten innerhalb der Städte. Der Background zu jeder Stadt hat auch ein eigenes Thema, total geil. Und die Bossfights, je Dungeon, sind echt anspruchsvoll. Oh ja. Das Spiel ist echt nicht leicht. Nein. Habt ihr es durch? Nicht durch. Nein. Nee, weil leider auch nicht. Es ist wirklich nicht leicht und frisst richtig, richtig viel Zeit. Okay, ja, das ist halt... Ich wäre jetzt gern nochmal in der damaligen Zeit, als ich die Zeit hatte, aber das Spiel nicht. Ja, das werden wir bei vielen Spielen sehr gerne nochmal. Ich meine, ich sag nur so viel, weil wenn du die Story durch hast, es soll noch einen, richtigen Dungeon geben, der dann ähnlich wie in einem anderen Spiel, Azure Dreams-like, 100 Ebenen hat und an der 100. Ebene wartet dann der schwerste Gegner im Spiel auf dich und gibt dir das beste Schwert im Spiel. Und alle 20 Ebenen wechselt die Ebene und es gilt, andere Monster zu besiegen. Ja. Ich weiß nur, was früher Gerüchteküche... Du merkst, wie viel ich mich beschäftigt habe, oder man merkt, wie viel ich mich damals mit dem Spiel beschäftigt habe, weil ich es nicht hatte und trotzdem so viel weiß. Was ich aber auch gehört habe, ist Gauntlets, wo man sich immer weiterkämpfen muss. Es ist ein bisschen schade, dass sie aus der Mode gekommen sind. Vielleicht kommen sie ja wieder. Ich meine, selbst bei Pokémon hast du ja keinen Duellturm mehr. Ah, bei Indies, bei irgendwelchen Indie-Games gibt es das bestimmt noch heutzutage. Ja, ja, Logo. Was ich aber auch gehört habe, ist, dass es eins der besten Angelspiels gibt, Angel-Minispiele, in dem du Stunden verbringen kannst, wenn du gerne angelst. Ich sag's dir, das ist so geil. Das ist so tiefenentspannt. Ich bin generell ein Sucker für Angeln im Videospielen. Das ist immer ganz gefährlich. Ich liebe Angeln. Angeln in Videospielen ist immer so, das wäre mir auch immer gefährlich. Wenn es ein gutes Angelspiel ist, dann kann es schon mal sein, dass ich da so ein paar Stunden drin verbringe, die ich eigentlich... Ich habe ja schon bei dem Angelteich bei Ocarina of Time Wochenenden verbracht. Ach ja, Angeln in Videospielen ist schon immer cool, finde ich. Es kommt drauf aber an, Angelspiele selbst sind mir dann wieder zu langweilig. Ja, das ist immer so, weil die meisten Angelspiele einfach nicht gut sind. Aber Angel-Minispiele, auf jeden Fall, nehmen wir. Machen wir gern. Speerspitze übrigens, hands down, Red Dead Redemption 2, das bestes Angel-Minigame. Fand ich tatsächlich Final Fantasy 15, fand ich als bestes. Nochmal zurück wegen Schade, was aus der Mode gekommen ist, was ich halt auch schade finde, dass heutzutage so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, ist eben diese Abenteuer-Stadtbau-Kombi. Du hast einerseits ein RPG, gibt's nicht mehr oft. Und andererseits baust du dann aber die Stadt, in der du dich bewegst, selbst auf, aus. Läden entwickeln sich, du kriegst mehr Materialien, mehr Bewohner. Oder die Bewohner, die dort schon sind, kriegen auf einmal Berufe, weil du ihnen einen Shop baust oder eine Schmiede. Ja, so eine Mischung. Entweder du hast ein Simulationsgame oder ein Dungeon Crawler, beides zusammen eher nicht. Richtig. Das stimmt, ja. Ja, beides zusammen sind eher so Städte. Es gibt, ich kann mich an tief dunklen meines absolut vollgestopften Gaming hören, kann ich mich erinnern, es gibt noch so was Ähnliches, wo du durch Dungeon rennst, Zeug ansammelst und dann Sachen aufbauen kannst damit. Auch eine Stadt aufbauen kannst. Ich weiß, es gibt sowas. Sowas Ähnliches. Ja, natürlich. Also es gibt hier sowas. Das war jetzt das Beispiel, das ich genannt habe, wo du den Monsterturm hast. Da geht es halt 100 Ebenen nach oben. Genau, ja. Du sammelst Pokémon-like Monster und kannst dann in der Stadt eben die Taverne ausbauen, ein Restaurant bauen, eine Schule bauen, eine Bibliothek bauen, eine Kirche bauen. Total geil, weil du dadurch halt auch verschiedenste Sachen freispielst und manchmal erst Charakter in der Stadt daten kannst. Wenn du dich um die Stadt gekümmert hast. Ja gut, es gibt natürlich auch diese typischen, du rennst durch Dungeons, sammelst Scheiß ein, verkaufst ihn dann, wie zum Beispiel in dem großartigen Moonlighter. Gott verdammt, ich liebe dieses Game. Liebe Moonlighter. Sowas gibt's halt auch. Aber tatsächlich mit Dungeons und danach Aufbau, das gibt's tatsächlich selten. Wenn mir fällt mir gerade tatsächlich nichts, also kein weiteres mehr ein. Das ist eine super geile Kombi, nur sie schluckt extrem viel Zeit. Ja. Vor allem in allen Spielen, die ich kenne, sind es halt dann zufallsgenerierte Dungeons. Du kannst dir nicht mal merken, okay, Ebene 1 ist so, Ebene 2 so, Ebene 3 so, sondern ja toll, Ebene 1 ist jetzt schon wieder anders. Was mir super gefällt, aber es schluckt halt dann locker 100 Stunden. Ja, das stimmt, ja. Also es ist halt, die Kombi ist halt auch gut, weil du kannst ja richtig schön tief entspannen, kannst dann, oh, ich mache hier noch ein bisschen was, dann baue ich noch ein bisschen was ein, dann baue ich noch die Stadt ein bisschen um. Nur noch kurz eine Kapsel. Genau. Nur noch kurz eine Kapsel und schau mal so, oh, was ist denn hier noch, was ist denn da noch? Und nur plötzlich sind wieder 30 bis 40 Stunden vergangen. Ja, auf einmal hörst du draußen die Vögel. Und dann das, oh, I fucked up. Oh, I fucked up. Okay, oh, ich sollte schlafen. Gleich ausmachen. Ist das die Sonne? Oh nein! Jetzt lohnt es sich nicht mehr schlafen zu gehen. Ich kann noch einmal in den Dungeon. Genau, richtig. Habt ihr den Nachfolger gespielt, Dark Chronicle? Nur angespielt. Nur angespielt, ich auch. Dark Chronicles war der zweite Teil? Richtig, der war mehr, der war eigentlich ein richtiges Rollenspiel tatsächlich. Der war nur Rollenspiel. Hab ich das erste Kapitel? Da konntest du, glaube ich, nur Mechs bauen anstatt eine Stadt, ne? Ja, richtig, mit deinem Hauptcharakter Max. Du konntest nicht nur Mechs bauen, du konntest auch, zumindest in dieser ersten Welt, konntest du den Zug reparieren, mit dem du gefahren bist. Genau, und du hattest. Also Mechs bauen plus Gegenstände reparieren, weil du warst ja ein Ingenieur. Ja. Und es hatte eine der beginnenden Dinge von Level 5 ein Clown war ein Gegner. Weil in sehr vielen Games sind irgendwie Clowns die Gegner. Ich glaube, die haben was gegen Clowns. Clowns sind halt einfach gruselig und eignen sich perfekt als Gegner. Richtig. In dem Dark Chronicle, das ist einfach nur ein Rollenspiel, das japanische Victus Level 5 für die PlayStation 2, das erschien 2003, habe ich damals auch nur für die, ich habe auch nur die Download-Variante der PlayStation gespielt von dem Ding. Weil die kriegst du nicht mehr so leicht und auch nicht mehr so billig, die zwei Games. Ja, diese ganzen PlayStation 2 JRPGs, es ist furchtbar, was da mit den Preisen abgeht. Die sind... Ich bin so froh, dass ich so viele hier habe, die mittlerweile scheißwert sind. Ja, Dark Cloud selbst habe ich ja sogar physisch hier. Ja, hast du ja neulich erst gekauft gehabt, hast du gefunden. Vor zwei, drei Jahren habe ich das für, ich glaube, 40 Euro habe ich mir das gekauft in einem Secondhand-Laden. Damn, das ist hart. Ja, das ist halt der Laden, wo ich aufgewachsen bin. Ich war mal wieder dort. Ja. Und der hat halt eine sehr gut sortierte Retro-Sammlung, aber der vergleicht halt mit den Online-Preisen und geht halt immer ein paar Euro runter. Ja? Er weiß, was er verkauft. Also ja, ganz genau, aber da habe ich auch Fire Emblem für den Game Boy Advance dann für 30 Euro gekauft. Auf jeden Fall halte ich 40 Euro und es ist noch wie neu. Also da kann ich mich nicht beschweren, das ist 40 Euro völlig okay. Das stimmt allerdings, ja. Inhaltstechnisch ging es, glaube ich, so, du bist ein Junge namens Max. Ich glaube, Junge oder Mädchen kannst du, glaube ich, aussuchen, soweit ihr weiß. Ich meine nicht, aber nagel mich nicht drauf fest. Weiß ich nicht mehr. Wohnt in einer beschaulichen Stadt, ist ein leidenschaftlicher Erfinder. Stadt ist abgeschottet von der Außenwelt und wir wohnen da leben friedlich vor sich hin. Eines Tages grasiert ein Zirkus. Haha, siehste? Die Stadt und Max bekommt sogar ein Ticket dafür. Im Zelt selbst hört er zufällig ein Gespräch zwischen einem Zirkusleiter und dem Bürgermeister der Stadt. Dieser wird von dem Leiter des Zirkus rabiat und unter Drogen dazu gezwungen, nach einem roten Edelstein Ausschau zu halten. Und so gerät halt Max in diese Geschichte rein. Es ist ganz cool gemacht. Der rote Edelstein vom Bauchnabel vom Djinn. Kann sein. Wir haben die Lore-Verbindung gefunden. Tada! Die Grafik finde ich da ein bisschen besser, aber dieses Cell-Shading altert eigentlich nicht so stark, finde ich. Obwohl auch der Dark Cloud immer noch okay aussieht. Für das, was es ist. Ja, die Grafik ist ein bisschen angestaubt, aber man kann es auf jeden Fall noch spielen. Ja, ich finde aber die Idee noch frisch genug, dass es nicht schadet. Ja, stimmt. Ja, nur wie ich im Remake-Podcast gesagt habe, die Ladezeiten können halt anstrengend sein, wenn man es auf der Original-Hardware spielt. Ja, das ist halt immer so die originale Hardware, das ist allerdings wahr. Ja, PS2-Ladezeiten können ganz schön ein Pain in the Ass sein. Das stimmt. Erinnere mich an .hack, mein Gott. Panik-Menü, The Game. Großartig. Oh Gott. Dark Chronicle bietet eine hohe Langzeitmotivation, da neben normalen Kämpfen in den Dungeons im sogenannten Georama-Modus auf der Oberwelt auch Städte gebaut werden können, um die Zukunft positiv zu beeinflussen. Stimmt, da geht es um Zeitreisen. Mein Gott, ist das lange her. Ich habe es echt nur angespielt. Ich sollte mir das mal näher angucken, glaube ich. Dann kannst du Aufträge erledigen und so weiter. Es ist auch wieder ein Zeitfresser, kannst du sagen. Als wäre es ein JRPG, ja, richtig. Ist halt auch wieder... Ja, nenn mir ein JRPG aus den Anfang der 2000er Jahre, das nicht ewig dauert. Ja. Nicht vorhanden. Ja, danke schön. Case closed. Richtig. Es sollte ja einen dritten Teil geben, der da nicht rauskam, sondern stattdessen gab es Rogue Galaxy. Habt ihr den gespielt? Hätte ich gerne, aber ich kam damals irgendwie nicht dran. Ich frag mich bitte nicht, wieso. Ein sackschweres JRPG. Also wirklich ein sackschweres JRPG. Das Spiel macht keine Gefangenen. Gibt's übrigens auch in der Download-Variante für die PlayStation. Ich habe das Original. Ich habe das hier, glaube ich, sogar noch. Nein, das war eins der Games, die ich verkaufen musste. Dafür habe ich aber einen ordentlichen Schotter gekriegt. Musste ich damals verkaufen, das Ding. Das Ding war aber ziemlich gut, fand ich. Es hat eine interessante Story gehabt. Mit so Hauptcharakteren, die ganz cool waren. Das Kämpfen war ganz nice gemacht. Nur alter Schwede war das Spiel schwer. Dass du ordentlich grinden müssen für, bis du da irgendwann durchgekommen bist. Das war nicht mehr feierlich. Aber es war wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Kann ich auch nur empfehlen. Dark Cloud, wie. Meint ihr, man kommt, wenn man heutzutage, wenn man das aus der heutigen Sicht sieht, kann man das Spiel nochmal ordentlich spielen? Oder was meint ihr dazu? Wenn man es noch nie gespielt hat. Den Zugang zu finden ist, glaube ich, heutzutage nicht einfach, weil das Spieltempo halt nicht besonders hoch ist. Richtig. Und weil der Schwierigkeitsgrad halt. Na gut, der Schwierigkeitsgrad nimmt exponentiell zu. Das könnte noch ein Faktor sein, wo die Leute mit reinfinden. Gerade die, die es halt auch schwer mögen. Ja. Aber für einen Einstieg finde ich es halt gerade so die erste Welt. Ja. Ist, glaube ich, schwierig als Einstieg und der Bossfight wäre sehr unbefriedigend. Okay. Für viele. Ja, es sollte halt nicht Baby's First JRPG sein. Das genau. Ist klar, ja. Was aber in keinster Weise heißen soll. Ich möchte, dass sich dieses Spiel ändert. Ich will es in HD haben. Ich will es einfach schön aufpoliert haben. Ich auch. Aber es ist halt, wie, wenn man es in modernen Jargon sagen will, es ist halt eher ein Hardcore-RPG. Also man muss schon ein bisschen affin dafür sein. Da kann man es aber auch wirklich genießen. Das Einzige, was halt wirklich anstrengend ist, ist, was wir eigentlich viel zu wenig betont haben, was wir zu sehr schnell abgehandelt haben, ist, wie schnell die Waffen kaputt gehen können. Ist nicht so extrem wie jetzt bei Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom. Aber die gehen trotzdem furchtbar schnell kaputt. Du musst so viele Heilpulver immer dabei haben. Aber mit diesen Reparaturpulvern lässt sich das zumindest noch in Grenzen halten im Vergleich, wenn du es jetzt mit Breath of the Wild vergleichst. Ja, bei Breath of the Wild gehen sie ja einfach nur kaputt. Da gehen sie einfach nur kaputt, du kannst sie nicht reparieren. Und hier kannst du halt richtig viel Zeit, und das hat mir so viel Spaß gemacht, richtig viel Zeit in deine Waffen stecken, die dann auch richtig fancy aussehen. Ja, die werden von Level zu Level werden die immer sexier, das stimmt. Und die werden richtig, also das ist, du kannst deiner Geliebten dabei zugucken, wie sie richtig, richtig scharf wird. Sexy Sword. Anders kannst du es nicht ausdrücken. Entschuldigt diesen. Ja, aber es stimmt. Du fängst mit so einem ganz simplen Dagger an. Und allein, wenn du den weiterentwickelst, dann verändert sich erst der Griff. Ja, und dann wird der golden. Dann wird der Gold mit einem roten Strich an der Klinge. Es wird immer hübscher, das Ding. Und du baust da eine richtige Beziehung, finde ich, auf, weil du willst nicht, dass das kaputt geht. Du willst den nicht verlieren. Wenn du dein letztes Reparaturpulver verwendet hast, denkst du dir, oh Gott, nehme ich in Kauf, dass er kaputt gehen könnte, oder gehe ich raus aus dem Dungeon und nehme in Kauf, dass ich alles nochmal machen muss? Stupid sexy Dagger. Ja. Aber Gott sei Dank kann man auch wechseln zwischen Nah- und Fernkampfwaffen, was dir ein bisschen Varianz gibt. War das nicht die Steinschleuder? Halt, ja, die kannst du aber so eine richtig geile Knarre ausbauen. Und, also ihr merkt, ich habe da schon viel in das Engineering betrieben und das musst du mögen. Also so craften, grinden, weiter hochpimpen und dann dein Baby aber auch. Ja, aber das ist noch frühes 2000er grinden. Das ist noch so richtig stundenlang für ein Level unterwegs sein. Richtig, richtig grinden. 22 Jahre alt, das Game übrigens, by the way. Danke, Stefan. Aber immer noch, vielen herzlichen Dank. Ich finde, die Idee, die dieses Spiel vermittelt, also das Grundkonzept, wäre in der heutigen Zeit frisch genug, um die Leute mal wieder ein bisschen hinten aus ihrem Sumpf rauszulocken. Ja, allerdings. Um in den anderen Sumpf und den anderen Grinding-Sumpf reinzupacken, genau. Egal, aber die Idee, die Spielidee ist halt frisch genug mit eigentlich so ein grindiges Dungeon-Crawler-Element mit Stadtbau, mit Beziehungspflege deiner Stadtbewohner. Wenn jetzt noch ein bisschen Dating mit reinkommt, optimal. Ja, wenn du das mit den teilweise glatt gelutschten JRPGs von heute vergleichst, Final Fantasy 16, kommt halt wirklich dann wieder RPG, kann man die RPG-Fatigue damit auf jeden Fall besiegen. Meiner Meinung nach. Kann man, ja, tatsächlich kann man, das stimmt. Also ich würde tatsächlich sagen, wenn man das nochmal neu machen würde, dann so ein bisschen im Pixel-Look. Na? Nein. Doch, Pixel-Look. Also meine Meinung wäre nein. Ich wäre eher im Comic-Look. Pixel-Look verkauft sich. Ja, aber ganz ehrlich, da sollte vielleicht so ein Cell-Shading-Ding drüber gezogen werden, vielleicht. Ja, oder im Comic-Look. Damit es mehr wie Dark Chronicle aussieht. Ja. Dann könntest du bestimmt nochmal Leute da vorlocken. Locker. Wenn man zu euch sagen würde, macht mir doch mal eins. Würdet ihr es tun? Ja, erst Dark Chronicle 1 einfach nochmal ein bisschen aufpolieren, hübscher machen, aber einfach dabei belassen und nochmal ein bisschen vielleicht mehr reinbringen, weil heutzutage ist halt viel mehr möglich, ohne aber die Basis zu verändern, weil der Grundplot und alles finde ich modern genug. Dark Chronicles würde ich dann einfach nochmal als HD-Auflage auf jede Konsole draufpacken, als Vorbereitungsfaktor für ein Dark Cloud 3. Das ist eine gute und Idee. Das Dark Cloud 3 wird dann richtig hardcore. Weil da kommt dann noch eine eigene Farm rein, die du bauen kannst. Mit richtigen Farming-Simulation-Themen. Du hast dann Beziehungspflege in der Stadt, weil du der Bürgermeister bist und kannst dann richtig Stadtbau betreiben. Mit dem eigenen Bauernhof erwirtschaftest du das Geld, gehst dann in deine Dungeons. So eine Art Animal Crossing nur mit Dungeon Crawler. Schlimmer als ein Animal Crossing. Animal Crossing nur in gut. Ja, und natürlich kannst du dann daten, heiraten, Kinder kriegen, deine Kinder dann auch großziehen und die übernehmen dann für dich den Posten. Also möchtest du, dass das Spiel niemals endet, alles klar. Selbstverständlich will ich nicht, dass dieses Spiel endet. Dem Ganzen schließe ich mich kommentarlos an. Eine Option hätte ich aber gern noch. Und zwar, dass man auch mal auf den Bösen, also dass du dich auch mit jeder Generation entscheiden kannst, ob du der Gute bleiben willst oder der Böse sein. Du musst ja regelmäßig die Welt auch wieder kaputt machen. Ja, stimmt. Das ist eine Idee. Ja, das wäre meine Idee für drei. Dem schließe ich mich auch kommentarlos an. Wir überlassen das Markus, der macht das schon. Kein Stress. Und gib mir Budget, gerne. Mal kurz bei Level 5 anrufen. Nee, die haben bestimmt nichts dagegen. Absolut nicht. Level 5, wenn ihr zuhört, wir haben ja einen mit Ideen. Nehmt ihn. Ich brauche nur Geld. Geld und jemand, der programmieren kann. Ach, das bisschen C++ kriegst du hin. Jungs, auch wenn es kurzweilig war, ich danke euch dafür, dass ihr hier wart, um mit mir über Dark Cloud zu reden und über den jederzeit. Immer wieder gern. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber passt auf die scheiß Gins auf. Ganz schön gefährlich. Macht's gut!